Herzlich willkommen zu Genusscast. Heute ist ein Tag, und zwar der Donnerstag, 11. April 2019. Genau. Wir sitzen im Phonodrom. Maha ist bei mir. Hallo Maha. Ja, hallo Hackbeat. Heute ist ja eigentlich, gab ja jetzt wieder eine Verlängerung, eigentlich der letzte Tag Großbritanniens in der Europäischen Gemeinschaft. Also morgen wäre Brexit. Ist jetzt aber wohl nicht, obwohl so genau weiß man es auch noch nicht. Mhm. Und da hatten wir uns gedacht, wir machen eine Bye-Bye-Britain-Folge. Ja. Mit Spezialitäten aus Großbritannien. Und dann haben wir zuerst mal so nachgedacht, was ist denn da eigentlich in Großbritannien? Da hatten wir nur schottische Produkte. Das mussten wir dann noch ein bisschen ändern, weil wir ja nun Schottland noch nicht ganz aufgegeben haben. Und deshalb gibt es heute nur ein schottisches Produkt, was sich aber auch in England großer Beliebtheit erfreut. Mhm. Das wird sicherlich sehr spannend werden. Und wir haben vor allen Dingen eben britische Produkte, wird auch noch nicht gleich verraten, was es alles gibt. Das erfahren wir dann im Laufe der Zeit. Ich habe mich auch noch etwas vorbereitet. Ich mute meine Devices. Genau. Ich habe mich auch noch etwas vorbereitet und tatsächlich gestern noch die Serie, die wir auch verlinkt haben, The Monarchy, The Royal Family at Work, schaut. Mhm. Das ist allerdings sehr viel. Die meisten Folgen sind über 50 Minuten lang und die erste sogar anderthalb Stunden. Und ich bin eingeschlafen beim Binge-Watching und habe offenbar die Stelle mit den bevorzugten Genussmitteln der königlichen Familie verpasst. Aber ich habe das schon mal zum Teil gesehen. Und erinnere mich noch, was das war. Und damit wollen wir dann auch anfangen. Also wir ehren zuerst mal die Königin, ohne jetzt hier zu singen. Also noch nicht, das kann ja noch kommen. Genau. Wir haben das Lieblingsgetränk der Königin auftreiben können. Also bei The Monarchy wird das auch dargestellt. Ich glaube in der zweiten Folge, bei der ich gerade geschlafen habe. Und zwar ist das ein Mischgetränk aus englischem Gin. Und da haben wir eine tolle Marke. Da kannst du dann vielleicht noch was dazu sagen. Mhm. Whitley Neal. Nile. Nile wird das ausgesprochen? Ich glaube, ja. Okay, wenn du das sagst, dann Nile. Und dazu eben Dubonnet. Dubonnet ist ein Aperitif aus Frankreich. Auf Weinbasis, das ist schon sehr alt, das ist aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Das ist Wein, der ist angereichert mit verschiedenen Extrakten, vor allen Dingen mit China-Rinde und war zunächst produziert, weil ich glaube, der Dubonnet war Apotheker, aber als Mittel gegen die Malaria für die französische Armee. Und zwar hatte man herausgefunden, dass China-Rinde irgendwie gut ist gegen Malaria, das ist, glaube ich, heute Bestandteil immer noch von Malaria-Präparaten. Und dann schmeckte das aber so gut, dass man daraus ein Aperitif gemacht hatte, hat der sehr erfolgreich war in Frankreich, allerdings in letzter Zeit so ein bisschen als Altherrengetränk nicht mehr so beliebt ist und auch schwer zu bekommen in Deutschland. Also ich habe wirklich, das ist auch nochmal eine Geschichte für sich, lange auf das Paket gewartet von meinem Spezialprovider für Alkoholiker. Aber man muss vielleicht eins dazu sagen, obwohl es eigentlich verfügbar sein sollte, denn es wurde 1976 von Pernod Ricard übernommen, die Marke, also wäre eigentlich auch über normale Vertriebswege zu bekommen. Ja, ich habe es auch über normale Vertriebswege bekommen, aber du kannst nicht einfach in den Laden gehen, das kennt da keiner. Und bei Amazon ist es relativ teuer und dauert sehr lange, der Versand. Und mein Provider, kann ich ja sagen, Banneke, Freinkost Flüssig, hatte das vorrätig. Mhm. Dann gab es allerdings Schwierigkeiten mit dem Versand und mussten zwei Anläufe genommen werden. Und dann hat er sich auch nochmal verzögert, weil ich angeblich nicht zu Hause war, was aber gar nicht stimmte. Naja, und jetzt ist er aber endgültig da und wir können diese Folge machen. Genau, da muss man mal die Folge mal verschieben wegen dem Lieferantenproblem. Ja, genau, wegen dieses Problems. Ja, dann lass uns mal das in Angriff nehmen. Also wir haben das jetzt schon vorne weggemischt, damit das jetzt hier nicht so lange dauert. Nach dem Rezept ein Teil Dubonnet, zwei Teile Gin auf Eis, dann eben auch schön rühren, damit das Ganze insgesamt geeist ist. Mhm. Also Dubonnet kann man auch ohne Eis trinken, aber wir haben es jetzt so gemacht, wie die englische Königin das mag, und dann etwas Zitronensaft dazu gegeben. Weil die Zitronen behandelt waren, konnten wir da jetzt keinen richtigen Lemon Twist reintun. Aber gut, sieht dann jetzt nicht ganz so schön aus. Es gibt da mal ein Foto natürlich bei Instagram. Aber es sieht, glaube ich, immer noch schön genug aus. Mhm. Also, es ist jetzt so ein bisschen rosafarben. Man riecht so ein bisschen den Gin, aber auch den Wein. Ja, und dann trinken wir doch mal. Cool. Mhm. Ja. Mhm. Erfrischend. Erfrischend. Ich glaube, wir haben ein bisschen zu viel Zitrone reingemacht. Haben einen Tick zu viel Zitrone reingemacht, das stimmt. Aber gut. Aber finde ich, also hat dadurch noch vielleicht sogar noch einen erfrischenderen Charakter. Mhm. Sehr sommerlich. Also, ist, glaube ich, schon ein Sommergetränk. Aber schon ein herbes Sommergetränk, also nicht so ein süßes. Ein herbes Sommergetränk, ja. Das ist ja ein Aperitif. Und ein bitter, ja, muss ja ein bisschen herb sein. Aber ich finde es angenehm eigentlich. Der Limonade ist halt dem Wermut sehr ähnlich, also auch quasi fast ein Wermut ohne Wermut drin. Ne? Wir müssen gleich nochmal pur genießen. Probieren, ja. Und haben da auch jetzt einen vernünftigen Gin dazu genommen. Denn der andere Gin, den wollte man jetzt dafür nicht verwenden. Ja, sag doch was zu deinem Gin. Also ich finde den sehr gut, also muss ich echt sagen. Also jetzt natürlich kommt der nicht so gut zur Geltung, wie wenn man ihn pur trinkt. Wir haben ihn vorgestern schon pur getrunken. Also ist ein toller Gin. Ja, also ich habe mich für zwei Gins entschieden für diese Folge. Und zwar einer, sage ich mal, der gängigsten Gins, da kommen wir gleich drauf, und einer, was vielleicht nicht so gängig ist, aber ich finde ihn persönlich sehr gut und sehr, auch sehr modern. Whitley Nile Gin heißt der. Whitley heißt es. Whitley, genau. Ist halt ein Premium London Dry Gin. Wir haben auch schon mal eine Gin-Folge gemacht. Ich habe nämlich mal recherchiert. Unsere Gin-Folge ist die Folge 8, also schon seit 2015 ist da nichts mehr passiert. Wir müssen dringend wieder eine Gin-Folge machen. Ja, da haben wir auch sehr viel mehr Erfahrung. Und ja, wir haben einige außergewöhnliche Gins, ja, also auch durch unsere Besuche bei der Bar-Konvent. Also da sind wir, glaube ich, jetzt mittlerweile auch etwas noch tiefer im Thema, als wir, glaube ich, schon waren. Und das Brand ist relativ neu. 2005 ist es gegründet worden. Es gibt jetzt, der Gin wird destilliert in Liverpool und ist ein guter Premium-Gin und hat auch einige Preise gewonnen. Das ist jetzt, glaube ich, müssen wir nicht drauf eingehen. Und genau, den haben wir quasi genommen. Das schön Interessante ist die Verbindung zu Afrika. Denn auf der Gin ist quasi so ein bisschen mit afrikanischen Botanicals versehen, und zwar ist ganz interessant, dass der Affenbrotbaum praktisch das Logo ist, was vorne drauf ist, plus natürlich auch da die Rinde dazu mitverarbeitet wurde. Und dementsprechend bekommt der halt auch so ein bisschen einen afrikanischen Touch. Also es ist schon ein Lemon-Touch, Orangen logischerweise drin. Es ist Juniper-Berries sind drin. Es ist Gooseberries, und halt durch diese Rinde bekommt er halt so einen ganz, ganz speziellen, auch sehr feinen und edlen Geschmack. Er ist aber im Abgang, muss man sagen, ist er sehr, sehr gefällig, sehr zitronig, sehr frisch. Also er ist, könnte eigentlich schon fast ein Gin sein, der so aus der mediterranen Ecke kommt. Diese Kombination zwischen Afrika und England fand ich halt in dem Fall sehr interessant. Ja, ich glaube, dadurch ist er auch so, wie er ist. Ich glaube, deshalb schmeckt er auch gut mit dem Dubonnet und mit der Zitrone zusammen. Ich glaube, das ist wirklich eine gute Kombination. Wir können gleich das Original auch nochmal testen. Ich habe jetzt gerade nachrecherchiert, also es wird wirklich Whitley Neal ausgesprochen. Okay, Whitley Neal, okay. Ja. Das ist das Doppel-L bei Neal ist nur eine Schreibvariante, aber sonst der Vorname Neal, der ja keltischen Ursprungs ist. Und der wird Neil ausgesprochen, da gibt es gar kein Vertun. Er wird allerdings auch in den in der irischen Schreibweise tatsächlich auch mit zwei L geschrieben. Mhm. Das ist also tatsächlich so, wie es sein muss. Ja, und die Bedeutung ist nicht so ganz da. Es könnte mit Wolke oder auch mit Champion zusammenhängen. Okay. Ich muss mich noch kurz korrigieren. Der Apfelbrotbaum ist nicht die Rinde, sondern die Frucht davon Affenbrot. Mit. Genau. Affenbrot. Apfelbrot. Genau. Da wird also die Frucht verwendet und nicht die Rinde. Aber der Baum ist als Logo auf der Flasche drauf. Mhm. Die Flasche ist auch sehr schön, schwarz gehalten. Sehr schön, ja. Ein sehr dezentes Etikett drauf, was quasi als Banderole einmal im unteren Drittel außenrum geht. Nee, das sind zwei Etikette. Unten ist die Banderole. Ja. Da steht dann Small Batch drauf. Und der eigentliche Name ist da so ein bisschen in das Glas eingeprägt. Reingeprägt. Ja, das ist schon aufwendig gemacht. Mhm. Ja, also das sieht schön aus und ist gut gemacht. Und da willst du halt nicht so viel Text haben. Da haben sie für den vielen Text hinten unten nochmal die Banderole draufgeklebt. Ja. Also ich finde den, ich kann mich dran gewöhnen. Also die englische Königin trinkt das ja auch jetzt so um die Uhrzeit. Mhm. Also die sind ja eine Stunde voraus. Das heißt also, eine halbe Stunde hat sie noch, wenn sie uns noch zuhören und dann uns zuposten. Ja, sehr schön. Schönes Getränk, kann man wirklich sagen. So, und jetzt essen wir auch was? Genau. Natürlich ganz klassisch für England, wenn man an England denkt und Käse denkt, kommt natürlich der Cheddar. Zugute und da habe ich jetzt einfach Cheddar mitgebracht. Früher komme ich so erinnern, vor gefühlt 10 Jahren war ja Cheddar in Deutschland zu kriegen relativ schwierig. Da habe ich immer auf meinem England-Aufenthalt, die ich beruflich gemacht habe, immer tonnenweise Cheddar im Koffer mit dabei gehabt und heutzutage ist es ja kein Problem mehr. Leider ist so in den gängigen Supermärkten die Cheddar-Sorte sehr eingeschränkt. Es gibt halt so 2, 3, die vertreten sind. Ich glaube, Kerrygold ist ganz groß vertreten, dann Cathedral und ich glaube ein dritter, der mir jetzt der Name nicht einfällt. Aber das sind so meistens die 3 Sorten, die da sind. Es gibt ja auch meistens nur die milden Varianten hier, also so gereifter Cheddar kann man hier quasi, also jetzt so spontan gar nicht kaufen. Ja. Und der Cheddar kommt aus Südwestengland, ursprünglich, also aus Somerset, da gibt es auch ein Dorf namens Cheddar. Ja, genau. Man hat allerdings das nicht jetzt so gebunden an diesen Ort, sondern der kann eigentlich überall in Großbritannien hergestellt werden. Kommt davor häufig inzwischen aus Schottland. Wegen der Milchherstellung. Wegen der Milchherstellung, ja. Und ist eigentlich ein Käse, den man für alles Mögliche verwenden kann. Ich finde, der ist auch gut zum Überbacken. Ja. Definitiv. Und ich finde auch, ich bin ja ein wahrscheinlich der letzte Fan vom Toast Hawaii. Nein, einem ich auch. Einem deutschen Gericht. Also ich habe Premium Toast Hawaii. Und da müssen wir uns mal drüber unterhalten. Ja. Da kann man nämlich noch viel machen mit Toast Hawaii. Und dazu passt Cheddar auch sehr, sehr gut. Finde ich. Ja, in Franken gibt es noch so, die machen das Toast Hawaii in der Pfanne. Ah, das ist so lecker. Natürlich auch die Kalorienbombe. Natürlich, mit Butter drunter, oder? Ja, genau. Ja, klar. Weil das Toast natürlich voll ist mit Butter am Ende. Und, aber das kann schon wirklich sehr, sehr lecker sein. Also ich finde wirklich, Toast Hawaii ist eine deutsche Erfindung und wurde auch immer belächelt. Aber das kann sehr lecker sein. Toast Hawaii fällt mir das Toast Hawaii-Lied ein. Kennst du das? Nee, musst du verlinken. Nee, mach ich. Ich verlinke das mal. Es ist furchtbar. Aber, hört es euch einfach an. Und aus Urheberrechtsgründen können wir das hier nicht spielen. Genau, richtig. So, ja. Ich habe das Eis freigelegt. Wir könnten also den anderen Gin mal probieren. Ja. Aber nur in geringen Dosen. Ich muss ja noch fahren darum. Das heißt, ich werde jetzt erstmal, glaube ich, einen Schluck Dubonnet pur probieren, weil ich mal wissen will, wie das eigentlich pur schmeckt. Genau, probieren wir. Auch sehr angenehm. Sehr angenehm. Also deutlich weiniger und erinnert an Wermut, ist aber ein Tick unaufdringlicher, würde ich sagen. Sehr gut. Ja. Vielleicht noch einen Hinweis zum Thema Käse. Also wir haben auch 2015 schon eine Käsefolge gemacht, eine sehr große. Da haben wir auch über Käse gesprochen. Das ist der Genusskast Folge 4. Da habe ich sehr viel Käse mitgebracht aus dem KDW. Da habe ich sozusagen da die ganzen Käse, die strategischen Käsereserven aufgekauft. Die Verkäuferin war ganz aus dem Häuschen. Ganz außer sich, ja. Und weil ich einmal rumgegangen bin, das ist mit dem KDW so rund. Ich weiß. In verschiedenen Länder hintereinander. Dann bin ich halt einmal rumgegangen, wurde dann an die jeweilige Spezialistin übergeben. Und das hatten sie noch nie gesehen. Ist einer so viel Käse auf. Also ich habe immer nur ein ganz kleines bisschen gekauft, ja, aber halt von so vielen Sorten. Klar. Das war für sie ganz was Neues. Ja. Du wolltest noch was zum Käse sagen. Genau, die Käsefolge haben wir gemacht. Könnt ihr euch reinhören. Und wie gesagt, ich habe jetzt einen einfachen Cheddar gekauft, der im Supermarkt verfügbar ist. Ich finde, nach wie vor steht Cheddar wirklich sehr, sehr stark für mich, auch für englische Käsespezialitäten. Mhm. Und ich finde auch als sehr guter Universalkäse. Also der hat schon Geschmack, eignet sich zum Puressen, zum Überbacken auch sehr gut. Und ich finde persönlich auch, umso älter, umso greifter, umso besser. Wenn er so richtig schön krümelig, bröselig wird, dann ist er in einem Status, den ich am meisten mag. Ich nehme jetzt mal schon mal den anderen. Gin, okay. Gin, aber dann ein bisschen weniger. Also ich mache dann hier nur eine halbe Portion. Mhm. Genau, sprechen wir mal wieder ein bisschen über Gin. Ich habe den noch einen zweiten Gin mitgebracht. Und zwar, ich glaube, einer der mit einer bekanntesten Gins. Den ich nicht so mag. Gins. Ja. Ich mag den persönlich auch nicht. Ich habe den jetzt bloß for research purposes zu Hause. Ja, der ist sehr unaufdringlich und das ist vielleicht auch das und weil's eine Gute in der Kombination. Und weil es eine Editionsflasche war, mittlerweile gehört dieser Gin auch, wird über Pernod Ricard vertrieben, kommt direkt aus London und es handelt sich natürlich über keinen geringen als den Beef Eater Gin, nicht zu verwechseln mit den Beef Eatern, die es sonst gibt. Und ist halt, glaube ich, die bewerben ja den als most awarded Gin ever. Das heißt also der Gin, der die meisten Preise gewonnen hat, ist wirklich ein Massenprodukt, muss man wirklich sagen. Geschmacklich natürlich beweitend aus nicht so komplex. Ich glaube mittlerweile auch wird er mehr in dem Bereich Long Drinks angeboten, also da glaube ich identifiziert man sich an sich nicht zum Purtrinken, ist eine Marke, die sich glaube ich auch sehr häufig wieder selbst erfunden hat und auch wieder überholt hatte, weil ich glaube, die haben auch in der Vergangenheit sehr starke Höhen und Tiefen gehabt, aber sind glaube ich auf dem Markt einfach als dermaßen Domäne präsent, dass man da quasi gar nicht drum rumkommt. Und sehr, sehr gut zu bekommen ist, also Verfügbarkeit von dem Gin ist quasi an jeder Ecke zu haben. Auch in deutschen Supermärkten. Auch in deutschen Supermärkten, gar kein Problem. Und wie gesagt, den gibt es quasi schon, glaube ich, seit 1862 oder 35 oder irgend sowas. Dann passt es zum Dubonnet, der ist natürlich auch so alt. Der kommt dann auch von 1876 oder so. Und ist wirklich eine sehr, sehr alte. Wir haben es verlinkt. Genau, alte Destillerie, wo halt dieser Spirit halt schon immer hergestellt wurde. Wird, glaube ich, auch international weltweit verkauft und vermarktet. Das findet man überall, auch beim Duty Free und so. Bekommt man halt überall. Und ich habe den jetzt einfach nur gekauft, weil es eine Special Edition Flasche war und die im Angebot war. Normalerweise sind die Flaschen durchsichtig, also transparent, und da ist halt das Beef Eater Logo drauf und hat den Beef Eater unten drunter. Und die Flasche, die ich habe, ist quasi fast invertiert. Die Flasche ist also komplett rot, also mit dem Beef Eater rot gehalten. Und es steht an den Seiten, quasi, wenn ich die Flasche betrachte, Made in, auf der Unterseite London drauf. Und vorne sieht man quasi dann nur den Beef Eater als Silhouette. Innen drin ist quasi eine weibliche Tänzerin, würde ich sagen, oder irgendwas. Das ist also schon von der Flasche her sehr schön gemacht. Und halt die Rückseite hat halt alle Pflichtangaben drauf und halt alles, was man so über den Beef Eater halt wissen muss. Interessant, ein Fakt ist, bei dem Beef Eater ist, in Deutschland oder in Europa hat er über 40% und in den USA hat er 47%. Das weiß ich nicht, warum. Vielleicht weiß es unser Hörer. Aber ich hatte nämlich eine Flasche mal Duty Free von jemandem bekommen, der aus den USA gekommen ist. Und dann hat er komischerweise 47% gehabt. Und ich konnte es mir nicht erklären. In der Wikipedia ist es auch erwähnt, dass es, dass er 47% in den USA hat. Aber warum, steht auch leider nicht drin. Ich konnte es auch nicht nachrecherchieren. Also wenn da jemand mehr weiß, würde ich mich mal über diese Informationen dann freuen. Mhm. Und Beef Eater natürlich benannt nach den Yeoman Warders, die umgangssprachlich Beef Eaters heißen. Yeoman Warders, das sind die, die da den Tower bewachen. Genau. Und die haben halt so, sind eigentlich auch mehr so Touristenführer, haben so eine auffällige Uniform. Meistens rot oder rötlich. So schwarz-rot eigentlich. Ja. Und nach denen ist das benannt, wobei man nicht so genau weiß, warum sie Beef Eaters heißt. Das könnte eine volksetymologische, ein volksetymologisches Missverständnis sein. Mhm. Bei Hof wurde ja Französisch gesprochen seit 1066 bis heute. Mhm. Oder fast bis heute. Und man könnte sich vorstellen, dass die was missverstanden haben. Ein französisches Wort wie zum Beispiel Buffetier. Ja. Buffetier, also die, die sich um das Buffet kümmern, die Bediensteten der königlichen Tafel. Und das ist vielleicht ein Missverständnis. Aber natürlich konnten die sich auch Rindfleisch leisten und vielleicht hat es eine direktere Bedeutung. Aber wie gesagt, offiziell heißen die Yeoman Warders. Ja. Vielleicht ganz kurz zum Tasting-Profil von Beef Eater. Wacholder ist quasi primäre Note. Den merkt man auch direkt. Er ist nicht besonders tief, also er hält nicht lange an und also, eine sehr zitronische Abgang, aber ist auch nicht sehr, der Abgang ist auch nicht sehr lang, also ist sehr kurz. Ich glaube, ist schon sehr gemacht für den Gin Tonic. Bei Whitley Neal schmeckt man den Wacholder stärker, finde ich. Mhm. Und hier schmeckt man ihn wirklich nicht. Also gerade in Verbindung mit Dubonnet kommt da nur so ein ganz, der Dubonnet ist deutlich stärker im Geschmack. Und dann kommt noch dazu, was man auch in der Doku erfährt, dass die Königin ja ein anderes Mischungsverhältnis nimmt, als sonst empfohlen wird. Also lässt sich ja jeden Tag ein mischen mit 2 Eiswürfeln. Gut, das kommt unserem großen Eiswürfel, glaube ich, gleich. Mhm. Und sie nimmt 1/3 Gin und 2/3 Dubonnet. Während es sonst, also in unserem offiziellen Rezept heißt, also praktisch 1/3 Dubonnet, 2/3 Gin. Ja. So haben wir es auch vorhin gemischt. Müssten wir jetzt nochmal anders machen, aber das wäre dann jetzt auch zu viel, wenn die ganze Zeit sowas trinken. Aber dann wird natürlich der Gin noch mehr überdeckt. Ja. Ja. Gut, der Beef Eater ist ja relativ mild, also es ist jetzt kein so ein eigenständiger Charakter, starker Gin wie der andere. Dementsprechend glaube ich, kann es auch natürlich sein, dass es mehr mit, dass es so ein bisschen verfließt da drin. Also ich finde, glaube ich, die Kombination, die etwas dominanteren Gin mit dem Dumont da zu benutzen, ist, glaube ich, die bessere Wahl, weil du mehr komplexeren Geschmack auch hast. Also wir wissen ja nicht, welchen Gin die Königin favorisiert, aber da das Königshaus ja reich ist, wenn ich euch auch so eine Edelsorte nehmen. Ansonsten, wir empfehlen jetzt hier, also wenn man uns zuhört im Palast, wir empfehlen halt Whitley Neal mit Dubonnet. Das ist schon eine sehr gute Kombination, finde ich. Ja. Ja, also wie gesagt, Gin natürlich auch eins der typischen Sachen, die von der Insel kommen, typischer London Dry Gin, sind natürlich auch immer was Feines. Müssen wir mal schauen, wie sich da mit dem Alkohol, Import, Export, sich das über die großen Vertriebsketten. Also Pernod Ricard sitzt in Frankreich und der Dubonnet kommt auch aus Frankreich. Das ist ja übrigens das Interessante, viele typische britische Spezialitäten kommen ja gar nicht aus Großbritannien. Mhm. Und das ist halt, sind halt da aufgekommen, weil es halt ein Kolonialreich war. Und hat man halt von überall her eingekauft und Dubonnet kommt jetzt nun eben aus Frankreich und viele andere Dinge, die wir auch heute noch probieren, kommen dann auch woanders. Mhm. Wir haben jetzt mal angefangen mit Gin und Cheddar, der nun wirklich aus Großbritannien kommt, aber also Schokolade und Tee und was man sonst alles in Großbritannien isst, kommt natürlich aus Übersee. Genau, ehemalige Kolonien. Ja. Ja, das Flüssige haben wir quasi jetzt hinter uns gebracht. Ja. Und das Herzhafte auch schon in Form des Käses. Mhm, das passt auch gut. Und ich glaube, jetzt können wir mal an die anderen Dinge mal rangehen, die wir hier auf dem Tisch liegen haben. Ja. Genau, wir haben noch sehr viele süße Sachen. Mhm. Ich würde mit etwas eigentlich Schottischem anfangen. Ja. Shortbread. Und da habe ich hier, also man könnte erst mal erklären, was das Packung ist. Packung liegt hier drunter. Bitte? Die Packung liegt hier drunter, wenn sie sucht. Achso. Vielleicht kannst du schon mal erklären, was Shortbread ist. Ja, Shortbread ist eine Süßspeise, sind Kekse, die relativ einfaches Rezept haben. Ich glaube, die bestehen aus Zucker, Mehl und Butter. Genau. Also mehr ist da nicht drin. Sehr einfach. Und der Erfolg ist aber doch dann sehr lecker. Und gilt auch, wird also vor allen Dingen in Schottland hergestellt. Hier dieses, ich habe hier vom Shortbread House, habe ich auch verlinkt. Shortbread House in Edinburgh. Truly handmade Shortbread. With Sicilian Lemon, also mit Zitrone aus Sizilien, da sehen wir wieder, es wird immer gerne was von woanders verarbeitet. Es gibt zwei Varianten, oder? Zwei Varianten. Genau, einmal die Shortbread Fingers, wie sie so schön heißen, ja, die so aussehen wie so ein Maßbar, also so ein Riegel. Mhm. Und halt die Runden sind eher die selteneren, ja, in meiner Wahrnehmung, aber ich finde die Runden einfach schöner. Ja, es gibt aber, ich meinte ganz was anderes. Die Form ist natürlich, hast du recht, es gibt zwei Formen. Aber es gibt vor allen Dingen auch zwei unterschiedliche Inhaltsstoffe, die sehr typisch sind. Mhm. Das eine sind nämlich die mit Teeblättern drin. Mhm. Das andere sind die mit Zitrone. Mhm. Das wusste ich nicht. Ich habe jetzt die mit Zitrone mitgebracht, weil ich die eigentlich leckerer finde. Und ich finde das mit dem Tee drin, das ist so ein bisschen so eine Verirrung. Mhm. Aber gut. Typischerweise isst man ja das Shortbread auch zur Tea Time. Also ja, ja. Verstehe ich das nicht, warum ja, sehr richtig. Doppelt gemoppelt das zu machen ist. Ja. Und ist ein super Cookie-Snack, den man einfach so benutzen kann. Wir haben jetzt hier glaube ich, eher so eine gehobenere Marke. Was man typischerweise kennt, sind die in dieser roten Verpackung von, wie heißt denn die Marke? Ich habe das jetzt gar nicht vor mir. Die riechen auch schon so zitronig. Ich fange schon mal an. Und die gibt es von der Marke, wie heißen die ganz bekannten? Die sind gut. Ist jetzt da nicht? Die sind wirklich sehr, sehr lecker. Ah, hier, Walkers, genau, von Walkers. Mhm. Das sind quasi, glaube ich, die, was man überall auch in England und Schottland quasi an jeder Tankstelle auch kaufen kann. Und dementsprechend das ist, glaube ich, jetzt hier eine andere Variante. Das probiere ich auch mal. Mhm. Ja, diese Gleisrunden werden so ausgestanzt. Und diese Stanzer heißen auch Petticoat Tails. Und die gehören auch zu Tita. Wir sparen uns den Tee. Wir sind ja sowieso schon jetzt hier mit Getränken anderweitig versorgt. Ich finde die auch sehr lecker. Sehr lecker. Also die sind sehr lecker. Schön zitronisch, merkt man. Ja, die riechen auch schon so zitronig. Nicht zu süß. Das ist immer ganz schön, wenn Zitrone drin ist, dann erscheinen die einen nicht so viel. Nicht so süß. Aber es muss natürlich, ist Wahnsinn, ne? Teil Zucker, zwei Teile Butter und drei Teile Mehl. Mhm. Das ist natürlich so von der. Aber es sind wirklich nicht sehr süß. Ein schöner Übergang jetzt hier von dem Herzhaften zum Süßen. Und ich habe die ja von unserem Lieblingsteeladen TTT. Und auch dort, wenn man die anderen nimmt mit den Teeblättern drin zum Tee, die sind auch nicht so, schmecken auch nicht so süß, obwohl natürlich tatsächlich auch überall sehr viel Zucker drin ist. Mhm. Ja, die sind jetzt auch original importiert, gell? Das sind jetzt imported, genau. Ah, nee. Was? Nee, sieht aus, es steht in Deutsch sogar drauf. Ach so. Ja. Dann sind die wohl für International Sale. Das sind ja mehreren Sprachen. Weil, genau, ist Deutsch, Spanisch, nee, Deutsch, Französisch und Englisch, genau. Also finde ich sehr schön. Aber sind original in Edinburgh hergestellt. Ja, das andere, was man da isst und was ich jetzt natürlich nicht so ohne weiteres mitbringen konnte, sind Scones. Ja. Oh, ja. Scones, auch warm in der Regel serviert. Ja. Und dann mit Clotted Cream und Jam. Mhm. Ich habe immer, also jahrelang, die Clotted Cream zuerst drauf getan. Inzwischen bin ich auch der Meinung, dass erst die Erdbeermarmelade besser ist. Also erst Jam, dann Clotted Cream. Also übereinander? Übereinander. Ja, ich nutze immer die Colored Cream. Ja, es gibt ja zwei Schulen. Ich nutze immer die Colored Cream als Basis, weil dann der Jam besser drauf hält. Ja, nee, aber das habe ich auch jahrelang gemacht. Mhm. Dann habe ich gehört, dass sich die Leute darüber streiten. Mhm. Und dann habe ich es andersrum gemacht und fand es besser. Mhm. Weil dann nämlich die Erdbeermarmelade einzieht in den Teig und damit der, ja, er schmeckt irgendwie besser. Mhm. Aber wie gesagt, die Leute streiten sich. Für beides gibt es gute Argumente. Mhm. Ja. Dann habe ich, weil wir gerade schon über Jam sprechen, Großbritannien wird ja scharf unterschieden zwischen Jam und Marmalade. Marmalade ist ja nur aus Zitrusfrüchten. Also so wie das Wort eigentlich aussagt, Marmelata oder Marmella, also eigentlich kommt es ja über das Portugiesische. Von Melimelon, also einem griechischen Wort, also Honigmelone eigentlich, und das bezeichnete die Quitten oder Zitrusfrüchte dann später im Allgemeinen. Und deshalb darf eben sowas auch nur aus Zitrusfrüchten gemacht werden und wird häufig aus Quitten oder Orangen gemacht. Und in Großbritannien wird also klar unterschieden, Marmalade ist halt nur das aus Quitten oder Orangen und alles andere ist Jam. Ja, und natürlich wachsen in Großbritannien keine Orangen. Das werden die Briten nach dem Brexit wahrscheinlich auch erst merken. Die kommen vor allen Dingen natürlich aus Spanien und aus Italien. Und ich habe hier eine Orangenmarmelade mitgebracht. Die können wir jetzt gleich probieren, vielleicht auf dem Shortbread. Mhm. Ach, da haben wir leider keinen Löffel hier. Das ist schlecht. Nee, hast du keinen gemacht? Nee, das habe ich vergessen. Ja, dann können wir es jetzt nicht so ohne weiteres. Ja, und also Orangenmarmelade und diese hier ist mit Champagner gemacht. Naja, Champagner weiß man nicht. Doch, steht auch bei auf Champagner. Also aus Italien kommt, ist das vielleicht nicht der französische Champagner, sondern Schaumwein aus Italien, ich weiß es nicht. Und das Besondere war eben, wusste man schon in der Antike, wenn man eben aus Zitrusfrüchten, wenn man die einkocht, aufgrund des enthaltenen Pektins, wird das hinterher steif und eben zu so einer Art, Marmelade eben. Ja, hat so einen Gelatine-Effekt, ne? Genau. Und das kann man also, ohne dass man Gelatine dazu gibt. Ja, dann gucken wir mal, ob ich das aufkriege. Ja, so. Und dann versuche ich mal, wie es schmeckt. Sie sieht jetzt nicht typisch aus wie die typische englische Marmelade, weil die etwas hier. Ja. Die ist etwas dunkler. Die ist etwas dunkler und so ein bisschen gelber, weil da ja eben auch der Champagner drin ist. Ja, also auch wieder die Verbindung zu Frankreich, ja. Verbindung zu Frankreich, ja. Trotzdem wollen wir mal gucken, wie sie schmeckt. Bitte bedien dich. Bin gespannt. Also Konsistenz ist dickflüssig. Lecker. Sehr trübe, ist nicht sehr klar. Ist keine extra Gelatine dabei. Also das ist so klar. Und Product of Italy. Ja. Aber sehr gut. Oh ja. Kann mich dran gewöhnen. Ein leicht bitterer Geschmack im Orangen. Sehr schön. Und passt wirklich sehr gut. Mhm. Ja. Doch, das ist. Ja, ich hatte noch im Kühlschrank auch normale Orangenmarmelade vom deutschen Marktführer. Mhm. Aber den habe ich jetzt nicht mitgebracht. Erstmal war die schon offen. Und schon ein paar Wochen offen, da hatte ich so ein bisschen Angst, ob das noch alles gut ist. Wie gesagt, bevor wir uns den Appetit verderben, nehmen wir lieber die geschlossene Packung mit dem Champagner. Fand ich eigentlich ganz lustig. Aber der Geschmack ist schon so, wie man das in Großbritannien mag. Mhm. Also ein bisschen durch das Bittere ein bisschen halt herber und also nicht so aufdringlich im Geschmack. Ja, sehr gut. Ja. So, wir machen eine britische Spezialität, die ich sehr, sehr liebe. Ja, bitte, bitte. Und zwar reden wir jetzt hier über Jaffa Cake. Ah. Und zwar die Packung habe ich in den Mülleimer geschmissen. Naja, ist nicht so schlimm. Und zwar die Variante, die ich am liebsten mag. Mhm. Normalerweise der typische Jaffa-Cake ist ja immer Vielleicht kennt das jemand, oder kennt, sicher kennt das alle. Ja, jeder. Das ist unten quasi so ein Biskuit-Keks, typischerweise mit einer Orangenfüllung und dann mit Schokolade überzogen. Ich mag Jaffa-Keks mit Orange nicht, sondern ich mag am liebsten die Variante Himbeere. Ah ja, und, aber original ist tatsächlich Orange. Orange, genau, richtig. Und da ich die nicht gerne esse, habe ich die eigentlich mitgebracht. Dann habe ich meine Lieblingssorte mitgebracht, die mit Himbeere. Und darum dachte ich, bringe ich die mal mit. Und ich glaube auch die Beliebtheit von Jaffa-Keks in Deutschland ist auch sehr, sehr hoch. Ich glaube, Jaffa, so heißt es auch, oder? Wie heißt es genau? Jaffa-Keks. Genau, ist halt ganz typisch aus England und gibt es halt mit verschiedenen Variationen. Hier in Deutschland gibt es, glaube ich, den meisten Vertrieb von Grison, die die Lizenz quasi vertreiben und machen. Aber die gibt es halt, glaube ich, überall auf der Welt mittlerweile als Eigenmarke. Darum mache ich mir jetzt nicht so große Gedanken, wenn die jetzt quasi, wenn England dann irgendwann weg ist, dass man das nicht mehr bekommt. Sondern ja, es gibt Grison halt, kommt ja aus Deutschland. Ja, genau, dementsprechend ist es kein Problem. Genau. Aber ich finde die Himbeer-Variante wirklich sehr, sehr gut. Ja. Aber es ist wirklich, also geht schon, also es muss eigentlich mit Orangen sein, denn deshalb auch Jaffa, das ist nämlich, sind nämlich die Orangen aus Palästina, genau, ja. Die sogenannten Jaffa-Orangen. Und ja, das ist, glaube ich, die Herkunft. Deshalb, wenn man Jaffa-Kek isst mit Himbeeren, dann ist es eigentlich nicht mehr. Ist kein Jaffa mehr. Ist kein Jaffa mehr, genau. Ja. Das sind so die Varianten, die ich, also die, aber lecker. Die ich am liebsten finde. Und ich finde es auch. Also die Mischung auch gerade hier mit der Schokolade und dem Biskuit, das ist schön. Und wie gesagt, mit Himbeer schmeckt es halt auch. Der Punkt ist bei diesen Jaffa-Cake-Verpackungen ist, wenn die offen sind, wird natürlich der Biskuit unten hart. Ja. Das heißt, man muss die Packung natürlich rechtzeitig sehr drauf essen, dass der Biskuitboden noch schön fluffig bleibt. Die frühere britische Marke ist ja McVitie's. Und ja, das ist so eine blaue, langgezogene Packung. Ja, sehr schön. Habe ich den Mund gerade voll, da konnte ich gerade nicht sprechen. Genau, die McVitie's sind ganz bekannt. Die kommen auch in so einer Kunststoffverpackung, dass halt die Jaffa-Keke keine Feuchtigkeit ziehen. Bei uns kommen sie ja meistens in so einem Karton, wo dann quasi die zwei Reihen Kekse in so einer Plastikfolie drin sind. Und in England ist es meistens so, dass du halt die Jaffa-Kekse dann quasi in dieser Plastikverpackung drin sind und dementsprechend damit keine Feuchtigkeit bekommen. Oh, ich nehme noch einen Schluck Dubonnet. Pur. Gerne. Irgendwas muss man ja trinken dazu. Aber der hat immerhin 14,8 Alkohol, also muss man ein bisschen aufpassen. Also ich denke, Jaffa-Cake-Versorgung in Deutschland wird uns, glaube ich, erstmal nicht, nicht passieren. Ja, ja, nee, da sehe ich, so, seh ich auch kein Problem. Ein Shortbread, das könnte knapp werden, aber kann man ja selber packen. Genau, das Rezept ist ja relativ einfach, ist ein einfacher Mürbeteig. Ja. Und dann, wie gesagt, das Verhältnis ist klar. Und dann kann man das auch quasi auch außerhalb der Weihnachtsbacksaison ja quasi immer mal machen. Genau. Also wir müssen auf nichts verzichten. Bisher. Ja, was haben wir denn noch? Ja, wir haben noch was, was mir eingefallen ist, was wir heute schon, also wir hatten ja uns vorbereitet auf die Sendung und dachte ich mir, ja, wir sprechen über Großbritannien und haben einen Faktor gar nicht mit eingerechnet, sondern der große Faktor der minzhaltigen Versorgung der britischen Küche. Also das ist ja, Minze ist ja auch in der britischen Küche ja auch zu herzhaften Gerichten häufig ein gutes Add-on. Also man legt erstmal so Minzsoße mit Rindfleisch. Das klingt am Anfang ein bisschen komisch, aber wenn man das mal probiert, ist das eigentlich echt lecker. Ja. Und da ist mir eingefallen, naja, es gibt ja noch eine minzhaltige Süßigkeit, die, glaube ich, auch in Deutschland eigentlich jeder kennt. Und darum habe ich gesagt, okay, dann müssen wir natürlich auch darüber sprechen. Und zwar geht es um die kleinen Tafeln von After Eight. After Eight, genau. Was im Prinzip eine Schokolade ist mit einem, gelatineartigen Minzfüllung, Minzkern, der quasi da ist, um halt so nach dem Essen, also darum After Eight, ne, man gegessen hat und dann quasi schon zum gemütlichen Teil des Abends übergeht, sich so ein After Eight quasi auf die Zunge legen kann, um halt dadurch diesen Schokoladen- und Minzgeschmack quasi zu konsumieren und halt nach dem Essen quasi das Ganze nochmal so abzuschließen und abzurunden. Ja, und es ist tatsächlich eine britische Erfindung. Ja. Auf jedem Umschlag, wo so eine Scheibe drin steht, ja drauf, you are my favorite. Nee, das liegt daran, dass das eine Sonderedition ist. Ah. Da stehen quasi jetzt immer Sprüche drauf. Ah, das steht da gar nicht auf jedem drauf. Nein, das steht auf jedem was anderes drauf, glaube ich. Ah. I love your smile. Ja, jetzt wo du sagst. You are my favorite, da ist es wieder. You are my favorite. Also you are my favorite scheint häufiger zu sein. I love your smile. Nee, das sind wenige Sprüche, you are my favorite. Okay. Nee, immer wiederkehren. Deshalb war ich der Irrigen, weil ich zweimal you are my favorite gesehen hatte. Okay. Also das steht überall drauf. Nein, es stehen unterschiedliche Sachen drauf. Das ist eigentlich eine britische Erfindung. Mhm. Das Unternehmen Rowntree hat das erfunden. Die Marke ist 1962 entwickelt worden. Geht auf eine ältere Tradition zurück, wo man also schon eben das sogenannte After-Dinner-Minz hatte, also Minzbonbons nach dem Abendessen. Und dann haben die das halt mit der Schokolade gemacht. Und das ist 1988 von Nestlé aufgekauft worden. Mhm. Gehört jetzt zu Nestlé. Geht uns also auch nicht verloren, weil Nestlé ja ein internationaler Konzern ist. Mhm. Mit Sitz in der Schweiz, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und ja, es wird es weitergeben. Ich finde, bei After Eight das Schlimme ist, es ist einfach ein irrsinniger Müllerzeuger, weil hinter dieser Minztafeln quasi in separatem Papier nochmal verpackt sind, was natürlich sehr schön und sehr hygienisch ist. Aber wenn man so eine After Eight-Packung aufgegessen hat, hat man quasi mehr Müll als Inhalt. Mhm. Das finde ich sehr schade. Ja, das stimmt. Habt ihr das auch Ewigkeiten nicht mehr gegessen? Ich hab's auch lange nicht gegessen. Viele schwören ja drauf, das aus dem Kühlschrank zu nehmen. Das halt so kalt zu essen. Dadurch ist die Schokolade wohl knackiger. Aber so schmeckt's auch. Und die Minze wohl erfrischender. Aber ich finde es bei Zimmertemperatur. Ja. Sehr gut. Kann man gut essen. Nee, das ist eine schöne Sache. Ja, und wie gesagt, geht uns nicht verloren. Wie gesagt, ist aus der Schweiz, Nestlé, und wird weiter bestehen. Ich habe auch gesehen, dass mittlerweile After Eight auch in anderen Formaten wohl im Markt erhältlich ist. Ich habe das mal gesehen als Riegel oder sonst irgendwas. Genau. Aber das glaube ich, das wäre mir zu viel dann. Ja. Von diesen dünnen Blättchen sind, glaube ich, schon ganz gut. Ich glaube es auch für den Konsum. Das ist ganz wirklich für den Konsum gut geeignet. Sehr geeignet, finde ich auch. Ja. Ja, diese Süßigkeiten sind natürlich sehr wichtig für Großbritannien. Mhm. Da gibt es ja auch diese ganze Toffee-Kultur. Genau. Ich hatte auch noch versucht, Toffees zu besorgen, aber beim TTT hatten sie gerade keine. Und dann habe ich gedacht, gut, wir haben eine Menge und dann fehlt halt was. Mhm. Ja. Und natürlich bei Großbritannien denkt man auch an Tee, da machen wir aber noch mal später eine Teefolge. An Whisky? Whisky werden wir auch nochmal machen. Müssen wir machen. Ne? Mhm. Also da gibt es sicherlich noch einiges, was man besprechen kann. Aber jetzt hier mal so eine kleine Auswahl. So aus Anlass des Brexit. Doch so verschiedene Dinge, die man sonst vielleicht nicht zusammenbringt. Mhm. Da braucht man schon das Thema Großbritannien. Und solange es die Großbritannien noch gibt, muss man halt das mal aufgreifen. Ich bin auch mal gespannt, was mit der ganzen englischen Mode auch passiert. So das ganze Tweet-Zeug und ja. Das ist natürlich auch so ein Thema, was sicherlich da noch mit reinspielen wird. Mhm. Ja, Barberjacken und so. Genau. Wird dann auch schwieriger zu bekommen sein. Ich habe nochmal geguckt nach Potato Chips, aber wir hatten ja eine gute Chips-Folge gemacht, wo wir auch englische Chips dabei mit dabei hatten. Darum habe ich jetzt keine mitgebracht. Da würde ich einfach auf dem Podcast mit unsere Chips nochmal verweisen, die ich auch gleich mal verlinken werde, weil ich weiß auch nicht mehr, wann das war. Das ist auch schon so lange her. Mhm. Und dementsprechend gibt es da doch die ein oder andere interessante Chips-Art, die wir da kennengelernt haben. Ne? Ja, also darauf können wir auf jeden Fall verweisen. weil das sicherlich eine sehr, also ich will jetzt nicht sagen gelungen, da müssen wir uns ja selber loben, aber eine Folge ist, die doch sehr viele Informationen noch enthält zu dem Thema Chips. Und das passt natürlich auch hierher, weil das natürlich auch eine britische Tradition ist. Wir haben sogar zwei Folgen gemacht. Einmal die Folge 22 Kartoffelchips und dann haben wir mal in der Folge 24 den zweiten Teil gemacht, weil wir, glaube ich, so viele Sachen hatten, dass wir die gar nicht in einer Folge unterbringen konnten. Genau, deshalb. Also. Und wir wären dann, glaube ich, auch an Überdosis Chips auch gestorben. Ja, das war anstrengend, das stimmt schon. Denn die machen dann doch schon sehr satt. Ja. Was gibt's noch zu Großbritannien, Susanne? Die englische Küche zählt jetzt nicht als Feinkost, gut, aber mal jenseits von Fish and Chips gibt's schon schöne Sachen. Du hast schon darauf verwiesen, auf die Geschichten mit Minzsoße und so. Das ist schon mal ganz lecker. Ich finde auch Yorkshire Pudding. Ja, sehr schön. Das ist sehr lecker. Also ja, wenn wir zu Schottland kommen, haben wir sowieso noch mal viele Möglichkeiten. Haggis und alles. Shepherd Pie. Ja, also da gibt es natürlich schon noch schöne auch schöne Gerichte, die es dann auch vielleicht weniger geben wird. Auch eine Sache, die viele Leute nach Amerika verweisen, Mac and Cheese, was ja von englischen Auswanderern ja in die USA gebracht wurde. Darf man auch nicht vergessen. Was ist das? Mac and Cheese ist so Macaroni und Cheese. Das ist ganz typisches Essen, so als schnelle Küche quasi. Wobei Macaroni natürlich jetzt nur nicht so britisch sind, sondern. Ja, klar, natürlich italienisch, aber es wurde quasi, wenn man Mac and Cheese denken viele Leute, es ist eine amerikanische Spezialität. Nee, das kommt aus England. Ursprünglich, genau. Ja. Marmite, darauf könnte ich jetzt auch verzichten. Marmite, genau, hatte ich drüber nachgedacht, ob ich Marmite mitbringe. Bekommt man ja auch in Berlin. Nur da muss man, glaube ich, Brite sein, um das zu mögen. Also kurz zur Erklärung, was ist das? Marmite ist so ein Fruchtaufstrich, der besteht aus Gewürzen. Ne, aus Gewürz, genau, aus Gewürzpaste quasi. Ja? Hefeextrakt ist das. Hefe, okay. Das schmeckt so ein bisschen nach Hefe und Fleisch und ein bisschen fleischiger Geschmack ist dabei. Umami ist so ein bisschen die Geschmacksrichtung von Marmite. Und da schmieren sich Briten oder Engländer auf ihren Toast. Ja. Ich habe es in England auch selber probiert und fand es nicht so gut. Und ich glaube nicht, dass ich das vermissen würde. Ne? Natürlich auch diverses englisches Bier, also auch irisches und so weiter, ist natürlich auch sehr schade drum. Ja, irisches Bier kommt aus Irland, das ist doch EU. Genau, Nordirland, ja. Zumindest, ja. Ja, also Nordirland ist Nordirland, jetzt hat Nordirland besondere Bierspezialitäten. Ja, wenn du das sagst, dann wird das stimmen. Aber ja, also das irische Bier bleibt uns erhalten. Und das englische, britische. Weiß ich nicht, ob es da wirklich so unverzichtbar. Ich glaube, gerade wir als Biernation, glaube ich, da haben wir einiges, was man dagegen stellen können und sagen, okay, wenn das jetzt nicht da ist, dann kann man auch hier gute Alternativen konsumieren. Ja. Ich suche gerade, aber Northern Irish Beer. Ja, doch, es gibt Bier in Northern Ireland. Also, es gibt wohl auch Bier aus Nordirland. Microbreweries, ja. Aber der große Hersteller Guinness ist natürlich in Dublin und Das ist eher Republik Irland, Europäische Union. Also jetzt eine Folge zu machen über die mal alles Gute, was aus der Europäischen Union kommt, das würde ja jeden Umfang sprengen. Bier in England, da kann man ja mal gucken, was es da in England für Bier gibt. Naja, also es gibt wohl eine alte Tradition. Alehouse, klar. Und es gibt jetzt auch sehr viele Microbreweries. Klar, das musst du mal so einen echten Jaffa-Kick nehmen. Tisky, ja, das ist bekannt. Aber, ja. London Porter, Hardy's Ale, naja gut. Es gibt schon einige. Könnte man auch mal eine Folge machen, solange es das noch gibt. Aber jetzt, wo der Brexit gerade bis Oktober verlängert ist, hätten wir ja nochmal eine Chance. Und also wir finden bestimmt in Berlin einen Getränkeanbieter, der sowas hat. Ja, definitiv. Ja, ich habe da schon eine Idee, auch wer das haben könnte. Es gibt ja hier viele, die auf viel Bier aus verschiedenen Ländern spezialisiert ist. Naja. Ja. Einer unserer Getränkehändler am, wie heißt der Platz da? Nach dem Senefelder. Senefelder Platz, genau. Da gibt's, der hat jetzt ein extra Bierabteilung, also ein extra Laden, wo es nur noch Bier gibt. Ist also getrennt. Und das ist schon, also da gibt's schon eine Menge. Also es bestehen noch viele Möglichkeiten. Ja, machen wir eine kleine Vorschau, was als nächstes kommt. Was kommt als nächstes? Naja, wir wollen ja immer noch mal was machen über Gummibären. Und da das stimmt, ich ja. Eine kleine Sammlung zusammen. Dann wolltest du ja bei deinem Getränkeprovider mal Eistee. Genau, Eistee. Dann besorgen. Ja, dann Gin. Gin müssen wir wieder machen, genau. Also müssen wir was machen, weil ich habe mittlerweile über 40 Flaschen oder über 50 Flaschen verschiedene Sorten. Da müssen wir nochmal eine Auswahl machen. Plus ein paar Neuentdeckungen. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir noch von unserem Freund Stefan Penninger. Genau. Auch Dinge zu verkosten. Und dann haben wir schon wieder das nächste Genusspaket hier liegen an Wein. Genau, das ist auch gerade gekommen. Ich habe es noch gar nicht aufgemacht. Da sind aber auch wieder gute Weine drin. Ja. Und das nächste steht auch schon an. Also das, wir werden da eine Menge haben. Ja. Also es gibt, gibt eine gute Möglichkeit. Es gab ja ein kurzes Backlog. Jetzt ist immer wieder quasi wieder on track. Genau. Das heißt, die letzten beiden Folgen sind jetzt auch schon online. Die wird auch relativ schnell online gehen und dann sind wir da, glaube ich, wieder zurück in unserem normalen Modus operandi. Ja, genau. Was man auch mal machen könnte, wären diese neuen Hipster-Getränke, zum Beispiel Oatly. Ja, das habe ich noch nie getrunken, das könnten wir mal gemeinsam probieren, du kennst es wahrscheinlich schon. Ich habe es auch nur gekauft, ich habe es zu Hause stehen, ich habe es nicht probiert. Bei dir zu Hause stand auch Cold Brew. Ja. Wäre auch mal eine Sache. Ja, habe ich. Auch von verschiedenen Anbietern. Ja. Also da gibt es schon noch gute Möglichkeiten. Außerdem habe ich noch zwei Probierpackungen, unterschiedliche Tees, jeweils 10, von Ronnefeld. Müssten wir auch mal machen. Ja. Also es gibt genug, was wir in der nahen Zukunft machen können. Ja, wir freuen uns natürlich auf euer Feedback, Anregungen, Ideen, Instagram, Kommentare, Instagram-Channel. Wer was weiß, wie man zum Beispiel was ausspricht, was wir falsch ausgesprochen haben oder so. Immer her damit. Genau. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, auf einen guten Brexit. Ja. Dass uns die Spezialitäten hoffentlich erhalten bleiben. Ja. Und wir werden sehen, wie es da jetzt nun weitergeht. Ja. Gut, bis dann. Dankeschön. Tschüss.